24. Januar 1789. Einberufung der Generalstände. Der König von Frankreich an seine Provinzgouverneure. Wir bedürfen des Beistands unserer treuen Untertanen, damit sie uns bei der Überwindung all der Schwierigkeiten helfen, in denen wir uns den Zustand unserer Finanzen betreffend befinden. Oder die Revolution des Königs ist an der Revolte des Adels gescheitert. In erster Linie geht es dabei um Geld. Von Revolutionen hat der intellektuelle Adel und das gebildete Bürgertum schon vor 25 Jahren geredet. Voltaire, alles, was ich wahrnehme, legt die Samen einer Revolution, die ich unfehlbar herannahen sehe und deren Zeuge zu sein ich nicht mehr das Vergnügen haben werde. Das wird dann ein schönes Schauspiel sein. Revolution ist kein gewaltsamer Umsturz der Herrschaftsverhältnisse. Revolution ist im Französischen zuallererst ganz konkret der Umlauf der Planeten um die Sonne. Die wechselnden Jahreszeiten. Etwas, das auf seiner Bahn wieder zu seinem Anfang zurückkehrt und neu beginnt. Erneuerung. Eine Erneuerung Frankreichs tut dringend Not. Dass es so wie bisher nicht mehr weitergehen kann, hat schon vor 80 Jahren noch zu des Sonnenkönigszeiten der große Fénelon bemerkt. La vieille machine se brisera au premier choc. Die alte Staatsmaschinerie zerbricht beim ersten Anstoß. Nur sind die Verhältnisse im Königreich Frankreich dermaßen verworren und in sich festgefahren, dass jede Änderung wie ein Unding erscheint. Das französische Volk hat nicht unter grausamen Despoten zu leiden, sondern unter der totalen Willkür, die herrscht. Wer ist das niedere Volk, je ärmer es ist, umso hilfloser ausgeliefert. Am übelsten sind die Landarbeiter und Bauern dran, das Landvolk. Das sind 85% der Bevölkerung. Zum Beispiel die Steuern. Das Landvolk trägt die Hauptlast der Steuern. Also der Staat bezieht von ihnen den größten Teil seiner Einkünfte. Der Adel und der Klerus besitzen steuerliche Privilegien. Von direkten Steuern sind sie sehr weitgehend befreit. Die machen beim Landvolk immer mehr als die Hälfte und manchmal sogar über 70% des Erwirtschafteten aus. Von dem Rest, der ihnen bleibt, holt der Staat aus ihnen auch noch den Hauptteil seiner Einnahmen durch indirekte Steuern. Besteuert werden nicht Luxusgüter, sondern das Lebensnotwendige. Etwa Salz. La Gabelle ist die Salzsteuer. Nicht nur die Steuer auf Salz, sondern das Staatsmonopol für Salz, verknüpft mit einem Gesetzeserlass, der jeden vom 7. Lebensjahr ab verpflichtet, 7 Pfund Salz für den individuellen Verbrauch zu kaufen. Bei einer Familie mit 2 Kindern macht das ungefähr den Verdienst von 20 Arbeitstagen aus. Diese 7 Pfund sind ausschließlich zum Salzen des Essens in der Küche und bei Tisch bestimmt. Zum Einsalzen von Fleisch für den Winter hat ein anderes Salz gekauft zu werden. Und für das Vieh, das Salz braucht, um zu gedeihen, wieder ein anderes. Verstöße gegen die Salzordnung werden streng geahndet. Die Kontrollen sind rigoros und die Kontrolleure haben das Recht, jederzeit in die Häuser der Leute einzudringen und Küche und Keller zu inspizieren. Bestraft wird, wenn einer von den 7 Pfund fürs Essen sich etwas zum Einsalzen abzweigt. Und ebenso umgekehrt, wenn einer Lake verwendet, um Salz für die Suppe daraus zu machen. Bestraft wird die Benutzung von Seewasser oder Wasser von salzigen Quellen. Besonders hart ist die Strafe, wenn der Bauer sein Vieh dort tränkt oder an andere Stellen führt, wo die Tiere natürliches Salz lecken könnten, damit er die Ausgabe spart. Nimmt einer zum Essen nicht das vorgeschriebene Salz, weil er es schon verbraucht hat, dann kommt er noch mit einer Buße in Höhe der Kosten von 50 bis 100 Pfund Salz davon. Wird er aber beim Einsalzen oder mit seinem Vieh bei einem Verstoß gegen die Vorschriften erwischt, dann ist nicht nur das Bußgeld rund 10-mal höher, sondern darüber hinaus wird ihm das eingesalzene Fleisch oder das betreffende Vieh konfisziert. Des Königsminister Calonne behauptet 1787, im Zusammenhang mit der Salzsteuer käme es jährlich zu etwa 4.000 Haussuchungen und Beschlagnahmungen, 3.400 Verhaftungen und 500 Verurteilungen zu Peitschenschlägen, zu Verbannungen, zu den Galeeren. Praktisch durchführbar sind derart strenge Kontrollen natürlich nur beim gemeinen Volk. Wer von den Kontrolleuren will sich schon mit einem einflussreichen, privilegierten Herrn anlegen? Bei den direkten Steuern steht an erster Stelle die Taille. Sie trifft alle, die nicht zum Klerus oder zum Adel gehören. Die Taille ist eine Art Zins auf den von einer Person aus eigenen Mitteln erwirtschafteten Nutzwert. Die Höhe der Abgabe wird durch Taxierung festgelegt. Bei den Bauern ist das beispielsweise ein nach der Qualität der von ihm bebauten Böden geschätzter Ernteertrag. Doch die Taxierung schließt auch noch den Mietwert seines Wohnhauses etwa oder angenommene Gewinne aus dem Viehbestand ein. Angesichts dieser Verhältnisse kommt der Klerus, als der Staat ihn 1788 um finanzielle Unterstützung angeht, darauf zu sagen: Nein, unmöglich, das Volk ist nicht beliebig hoch zu besteuern. Ein beträchtlicher Teil der Gelder von den Staatseinnahmen aus den Taschen der Minderbemittelten fließt nun über die Großherzigkeit des Königs zurück an die Privilegierten von Adel und Klerus und hoffähiges Großbürgertum in Form von Gnadengehältern, Renten, Pensionen und Zuwendungen aller Art. Dass ein solches Missverhältnis auf die Dauer nicht funktioniert, kann sich der Gelehrte genauso wie der Bauer an seinen 5 Fingern abzählen. Dass die alte kaputte Staatsmaschinerie zum Erstaunen aller Gebildeten so lange Zeit noch hält, zeigt, wie reich die Reserven dieses Landes gewesen sein müssen. Bringt zugleich den Glanz der Epoche hervor. 24 Millionen Mittellose bringen den Glanz der Epoche hervor. Es erfährt den Glanz nicht einmal eine halbe Million, konzentriert an zwei Orten. In Paris und Versailles. La Capitale, das Mekka der Zivilisation, die Ville Lumière Paris. Und der Hofstadt des Königs von Frankreich im Schloss von Versailles mit seiner festlich prunkvollen Verschwendung. Französisch ist die Sprache von Welt und französische Kultur, Kultur schlechthin. Die ganze Welt hat die Augen auf Frankreich gerichtet. Das rührte schon von Ludwig dem 14. her. Seinen beiden Erben hinterließ er die absolute Monarchie. Der Staat bin ich. Mit Versailles, ein ruiniertes Land und einen Haufen Schulden. Die wurden immer mehr und mehr. In dem Maß, wie sie sich mehrten, machten die Parlamente in ein paar Städten, wo sie noch existierten, zu alleroberst das von Paris, von einem Recht Gebrauch, den König zu kontrollieren. Parlament bezeichnet damals einen obersten Gerichtshof, die sogenannte Magistratur, die Roben, mit der Aufgabe, vom König erlassene Gesetze auf ihre Rechtsgültigkeit zu prüfen und dann durch Eintragung in das Register in Kraft zu setzen. Oder eben nicht, die Eintragung verweigern. Der König und sein Pariser Parlament liegen im Großen und Ganzen in Dauerfehde. In den Parlamenten sitzt der Beamtenadel, die Elite des reichen Bürgertums. Den Adelstitel haben sie durch Kauf erworben, die bürgerliche Aristokratie. Ernst und gemessen und aufgeklärt. Der Hof und alte Hochadel ist nicht ihr Fall, mit seiner Vergnügungssucht und frivolen Umgangsart. Die machen Hofintrigen, sie machen Politik, sie haben Montesquieu im Kopf und England als Vorbild für eine gute Monarchie. Sie sitzen überall, in der Verwaltung, in der Gerichtsbarkeit, im Heer und auf dem Land sind sie Großgrundbesitzer. Unter ihnen sind auch ernstzunehmende Gläubiger des Königs und bei jeder neuen Steuererhebung oder Staatsanleihe prüfen sie, wie weit die Macht des Königs zwischen Schuldenberg und Geldnot reicht. Ludwigs des 15. Regierung entwickelt sich zum Inbegriff von Misswirtschaft. Er schickt das Parlament in die Verbannung und lässt die Chose einfach laufen. Nach mir die Sintflut. Seit Jahren wartet das Volk, dass dieser fürchterliche König endlich stirbt, damit der neue König kommt. Doch dieser fürchtet sich vor jenem Tag, an dem das Schicksal ihn zwingt, Ludwig der 16. und König von Frankreich zu sein. Er ist gerade 20 Jahre alt, als es ihn 1774 trifft. Weh mir, welch Unglück, ruft er, als er die Nachricht hört. Ludwig der 16. ist schüchtern, deshalb auch leicht schroff und überhaupt nicht brillant. Er hat die Schlosserei gelernt und handwerkliche Arbeit mag er gern. Er liebt das Essen über die Maßen und hat ein ausgeprägtes Phlegma. Er beginnt seine Revolution des Königs gegen die Adelsfronde mit der Thronbesteigung. Die Parlamente sind populär. Er holt das von seinem Vorgänger in die Verbannung geschickte Parlament von Paris zurück. Er bestellt einen Finanzminister, der sofort Reformen der zwei wichtigsten Gesetzesbereiche vorbereitet. Erstens, die gerechte Umverteilung der Steuern. Das heißt, Abschaffung der Privilegien. Zweitens, Belebung der Wirtschaft und des Handels, Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität. Das heißt, Abschaffung eines Gestrüpps von Wegezinsen und Binnenzöllen, Zunftbeschränkungen und anderen ständischen Vorrechten. Unter der ganzen Regierung des 16. Ludwig wird sich an diesem Programm grundsätzlich nichts ändern. Nur die beauftragten Minister wechseln. Erst ein Mann der Theorie, Turgot, fortschrittlicher Staatsökonom und aufgeklärter Physiokrat. Die natürliche Ordnung soll herrschen. Dann ein Mann der Erfahrung, der Schweizer Bankier Necker, ein Kenner des Finanzwesens. Schließlich ein gewiefter Praktiker, Calonne, eine umstrittene Figur, mit allen Wassern gewaschen, aber begabt, die verschiedenen Parteien gegeneinander auszuspielen. Zu guter Letzt ein eleganter Welt- und Kirchenmann, Brienne, Opportunist und Intimfreund der Königin. Es nutzt nichts. Er muss sie immer wieder entlassen, weil sie erfolglos sind. Sie werden zu Fall gebracht. Zu viele Einzelinteressen sind betroffen. Vergeblich hofft der König auf den Beistand des Parlaments, auf den er begründet hätte rechnen dürfen. Das Parlament, der Beamtenadel, die reiche Großbourgeoisie haben anderes im Sinn.